Erstens: 30% der Erde unter Schutz stellen. 30% davon unter strengen Schutz, Politik und Naturschutz. Bis zum Jahr 2030 sollten weltweit mindestens 30% der Erdoberfläche effektiv geschützt werden. Nicht nur auf dem Papier. Von heute 17% an Land und 8% im Meer, davon 30%. Das heißt 10% der Gesamtfläche, mit wenig menschlichen Eingriffen, als Wildnis. Diese Gebiete können dann die Funktion von Archen der Biodiversität für die Zukunft übernehmen. Dabei gilt es, die besten und wichtigsten Flächen auszuwählen und zusammen mit den Menschen vor Ort ein gutes, ausreichend finanziertes, nachhaltiges Schutzkonzept zu entwickeln und umzusetzen. Zweitens: den Anteil des Ökolandbaus global bis 2030 auf 25% erhöhen. Hier kann die EU mit ihrer Biodiversitätsstrategie als Vorbild und der deutsche Koalitionsvertrag als Referenz dienen. Politik und Landwirtschaft. Ökologischer Landbau fördert Biodiversität. Bisher macht er in Europa rund 9%, weltweit erst 1,5% aus. Den Ökolandbau auszuweiten, bei uns in Europa, aber auch in Ländern des globalen Südens, dient der Gesundheit der Natur, der Gesundheit von Nutzpflanzen und Tieren und damit auch der Gesundheit der Menschen. Drittens: naturschädliche Subventionen schrittweise bis 2030 um mindestens 500 Milliarden Dollar jährlich reduzieren. Politik: heute gehen irrsinnig hohe Summen in die Förderung von fossilen Energien, umweltschädlicher Landwirtschaft und Fischerei. Diese müssen umgelenkt werden, um biodiversitätsfreundliche Maßnahmen wie Renaturierung und ökologischen Landbau zu fördern und soziale Härten abzufedern. Statt staatliche Mittel in die Ausbeutung und Zerstörung von Natur zu stecken, sollte damit genau das Gegenteil geschehen.